Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell? Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Das A-Radio war in Cottbus, zu Gast in der Zelle 79, einem linken Hausprojekt, das wir euch im Folgenden vorstellen möchten. Dazu hören wir ein Interview, das im November 2014 entstanden ist. Wir befinden uns heute in der Zelle 79 in Cottbus. Wollt ihr vielleicht kurz Hallo sagen? Hallo. Hallo. Was ist denn die Zelle 79? Die Zelle 79 ist ein linkes Hausprojekt in Cottbus. Und wie lange gibt es euch schon als Hausprojekt? Dieses Haus gibt es jetzt seit 2001. Wenn mich nicht alles täuscht. Seit 2001. 2001. Und aber den Verein, der das Haus trägt, den gibt es seit 1994. Damals wurde ein Haus besetzt in der, also in einer anderen Straße, also, und das wurde dann allerdings, also war dann halt irgendwann, war halt von der Stadt nicht erwünscht, klar. Und das Hausprojekt Zelle 79 war dann irgendwann, das war sozusagen das Angebot von der Stadt, dieses Haus zu bekommen. Und dann durfte der Verein hier einziehen. Wie seid ihr organisiert hier und wie viele Leute leben hier? Es leben hier 8 Leute. Also hier unten gibt es halt das JBZ und oben den Infoladen, eine Bibliothek und ein Gästezimmer. Und die beiden obersten Etagen sind sozusagen die Wohnetagen. Vielleicht dazu noch sagen, dass das, also JBZ bedeutet halt Jugendbegegnungszentrum. Und ja, das umfasst eben einen Raum, also der offen ist für unterschiedliche Gruppen, wo es Material gibt, um Versammlungen abzuhalten, Plenar abzuhalten und Aktionen zu planen, Banner zu malen. Es gibt eine Bibliothek, wird bald ein Kreativzimmer geben, es gibt eine Fahrradwerkstatt, es gibt auch einen Abstellraum, wo auch Gruppen ihr Zeug einfach lagern können. Lagern können. Genau. Und wie heißt der Verein? Das ist der Verein für ein multikulturelles Europa e.V. Und wem gehört das Haus aktuell? Das gehört momentan noch der Wohnungsgesellschaft GWC. Und es gibt noch ein Mietverhältnis. Das ist aber sehr gering. Wie viel bezahlen wir zurzeit? 1 Euro im Monat oder 3 Euro? 51 Cent. Was? 1 Euro, also 1 Mark war es früher, 51 Cent sind es heute. Okay, 50 Cent im Monat. Und was sind eure Ziele und Visionen mit dem Projekt? Selbstverständlich wollen wir aus diesem Mietverhältnis raus, weil wir immer noch Auflagen haben von der GWC, die jetzt immer noch auf den Sack gehen können mit gewissen Sachen. Dafür haben wir jetzt noch bis 2020 Zeit. Dann läuft der Vertrag aus. Und es soll darauf hinauslaufen, dass wir es stärker selbst verwalten können und natürlich, dass der Zulauf an Menschen immer größer wird und dass es immer mehr Menschen gibt, die Bock haben, hier was zu machen. Also, was ja so wahrscheinlich jedes Hausprojekt so ein bisschen verfolgt. Dazu muss man vielleicht sagen, dass wir nicht so ideologisch festgefahren sind, dass wir halt auch Menschen aus unterschiedlichen linken Zusammenhängen mit teilweise sehr diversen Ideen und Gedanken einen Raum bieten und auf alle Fälle erstmal zu einem Gespräch bereit sind und uns nicht so abschotten und absperren gegenüber unterschiedlichen Strömungen und uns aber dennoch gegen diskriminierende Verhältnisse halt wehren wollen. Und wie ist die Situation in Cottbus, was linke Projekte angeht? Es ist sehr karg, behaupte ich aus meiner Sicht. Es gibt eigentlich, also mir fällt kein Laden ein, den ich komplett befürworten kann aus meiner Sicht. Außer die Zelle. Ja. und das ist natürlich anstrengend. So. Es ist halt nicht vergleichbar einfach mit Großstädten. Also, gestern habe ich ja schon gehört von, also ich meine, klar, es ist halt schon ein bisschen so, das ist natürlich eine der größten Städte in Brandenburg, ne? Also nach Potsdam ja die zweitgrößte Stadt. Und es ist schon ein bisschen urbaner als jetzt zum Beispiel, vergleich es jetzt mal mit Döbrig oder Treptow oder ja, anderen kleinen Städten. Aber es ist natürlich dadurch, dass ja einige Menschen leben, manchmal sehr frustrierend, wenn man halt Veranstaltungen macht und es kommen mal wenig Leute. Es gibt halt, also du kennst halt, wenn du 4 Jahre hier unterwegs bist, kennst du irgendwann jeden, wenn du so aktiv bist. Aber andererseits merke ich halt auch, dass genau dadurch eine gewisse Offenheit da ist. Also dass man sich immer freut, wenn halt neue Menschen dazukommen und dass es dadurch halt auch sehr familiär wird, weil man halt, dadurch, dass es nicht so viele Menschen sind, sind es halt weniger und die kennt man aber richtig gut nach einer Weile. Das hat seine Vorteile. Ansonsten, was ich vielleicht noch sagen will, ich finde, für so eine relativ kleine Stadt ist doch, denke ich, so das kulturelle Leben ziemlich breit gefächert. Also man hat viele Clubs, wo halt schon immer Konzerte stattfinden, noch gute Konzerte. Aber jetzt zum Beispiel, wenn ich halt so an Läden denke wie das Murefolk oder das Checkoff, das Gladhaus, da gibt's schon an sich immer wieder gute Veranstaltungen und die Läden sind auch schon offen dafür, dass man da selber was macht, außer das Gladhaus. Das ist aber halt auch eine andere Form von Organisation. Und dadurch, dass es aber halt so offen ist, gibt's halt viele Leute, die da hinkommen und Scheißkonzerte dort machen. Zum Beispiel im Muggefug, ja, gibt's immer wieder mal Eu-Konzerte, wo dann halt auch Nazis auftauchen und oder im Checkoff halt so ähnliche Geschichten, wo es dann halt immer wieder so ein bisschen an uns auch liegt, teilweise da ein bisschen drauf hinzuweisen. Aber es gibt auf alle Fälle trotzdem in diesen Läden den Raum, auch aus meiner Sicht positive Veranstaltungen zu machen und halt ein bisschen einen Gegenpol zu leisten. Und das finde ich auch gut. Was ich sehr interessant finde, ist, dass teilweise die Stadt und das Jugendamt sehr zugänglich sind und uns tatsächlich unterstützen, was in vielen Städten eben nicht so ist. Also dass es hier ziemlich progressive Jugendarbeit, Streetwork etc. gibt, mit denen ich mich gut verstehe und die echt gute Sachen machen. Das finde ich schon bemerkenswert. Und was gibt es für stadtpolitische Entwicklungen, mit denen ihr euch beschäftigt? Jetzt vor kurzem gab es Wahl zum Oberbürgermeister. Da hat halt der Oberbürgermeister gewechselt, ist jetzt einer von der CDU. Und das betrachtet man schon erstmal auch mit einer gewissen Sorge, also gerade was auch dann die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt angeht. Also wie wird es sich entwickeln? Sind die da, also ist dieses neue Stadtparlament, da ist glaube ich auch die AfD mit drin. Wie ist da die Zusammensetzung dann später? Also es gibt ja diese verschiedenen Ausschüsse, die eben Fördergelder sozusagen bewilligen, wo dann eben Vertreter der Stadt dabei sind. Und da ist eben die Frage so, wird das noch, also kann das weiter bestehen oder wie stehen die dazu? Wahrscheinlich eher negativ. Also früher war es eben immer so, dass es im Stadtparlament gab es einen Sitz von der NPD und der wurde meistens schon, wenn irgendwas von der NPD beantragt wurde, wurde das meistens von vornherein sofort ignoriert. Es gab zwei NPD-Sitze? Okay. Und jetzt gibt es halt daneben 3 Sitze von der AfD, glaube ich noch. 3 oder 4. Also es ist halt schon eine beängstigende Entwicklung, ne? Dass die AfD halt hier auch so einen großen Zuspruch hat. Und das Problem ist ja, dass eben, wenn Anträge von der AfD kommen, es wird halt nicht abgeschmettert, weil es eben die AfD ist und nicht die NPD. Das ist halt gefährlich. Und weiterhin, naja, Probleme mit Nazis, es hat sich in den letzten Jahren sehr abgeschwächt. Also entweder sind die stärker in den Untergrund gegangen oder die Szene ist nicht mehr so stark, was ich nicht glaube. Aber auf alle Fälle war es halt früher regelmäßig so, dass es hier irgendwie Übergriffe gab und dass es halt schwierig war, nachts irgendwie sich rumzutreiben. Das ist in gewissen Stadtteilen immer noch so. Aber gerade so in einer Innenstadt oder so einer Altstadt hat sich das in letzter Zeit doch sehr abgeschwächt, ne? Ja, und es gibt halt auch noch, es gibt ja einen Nazi-Plattenladen, es gibt ja ein Label in Cottbus, Rebel Records. Und ja, das ist halt auch eine Frage, wie geht man mit dieser Entwicklung um? Mit diesem, gerade mit diesem Laden, der so ständig so um die Ecke hängt, der mich echt immer so ankotzt. Ansonsten, stadtpolitisch, Braunkohle, Abbaggerung, wie sich hier Firmen wie Vattenfall so breit machen und einfach die ganze Gegend zerstören, die Umwelt. Ja, dann vielen Dank für das Interview.